Wenn nicht mehr Qualen und Glasuren sind Schüssel aller Partituren, wenn die so singen oder küssen, mehr als die Tadelswerten wissen, wenn sich das hält in freie Reben und in das Held wird zurückbegeben, wenn dann sich wieder Pflicht und Ratten zu echter Wahrheit werden Gatten und man in Herrchen und Gerichten erkennt die ew'gen Spukgeschichten, dann fliegt vor einem geheimen Ort der ganze verkehrte Besen fort.